ans Fenster treten, das Leben steht still, Vögel fliegen nicht mehr, Seelen schaben die Landschaft, unsere Zeit sinkt in verschimmeltes Brot, Bäume wandern umher, endlich die Farben brennen, was bleibt, ist Asche, tote Halme unter Planen. Ans Fenster treten, das Leben, ich sehe nicht, das Leben, vergessene Spuren, das Leben, Leben, womit denn, wenn nichts fliegt, wenn Klänge im Vakuum versiegen, womit denn, fühlen, wenn man Hände im kalten Meer Gebeine nennt, ans Fenster treten, tun, was zu tun ist.